Die russische Kim Il-sung-ismus-Kim Jong-ilismus-Studiengesellschaft Rostov stellte jüngst einen Beitrag ins Internet, in dem Genosse Kim Jong-un gewürdigt wurde. Darin wurde hervorgehoben, der Staatsführer Koreas Kim Jong-un sei der jüngste Staatschef der Gegenwart. In den vergangenen knappen 5 Jahren seit seinem Amtsantritt habe Korea in einem außergewöhnlichen Tempo glänzende Umwälzungen vollbracht. Der Geist von Genossen Kim Jong-un in einem Atemzug sei ein mutiger stürmischer Geist, mit dem man, ungeachtet der bestehenden Formeln und Theorien, die Arbeiten für 10 Jahre in einem Jahr erledige und große Sprünge mache. Korea, das jeden Tag und jede Stunde ein neues Außen annehme, werde in absehbarer Zeit eine feste Stellung der Großmacht auf allen Gebieten wie Wirtschaftsnation und zivilisierte Nation einnehmen.